fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra. Herzlich willkommen endlich zur 4-Ecken-2-Elfer-Ausgabe nach dem Weltklasse-Spiel, sind wir ehrlich, nach der Weltklasse-zweiten Halbzeit Deutschland gegen Ghana, nach einem etwas aufbrausenden Vorgespräch mit Pocho, der uns mal wieder quer gefunkt hat, ja, sind wir endlich so on air. Ja, so Pocho ist einfach ein unfassbarer Querulant, das muss man jetzt mal so sagen. Ja, die einzige, da bin ich bekannt für, ganz genau. Ja. Du bist einfach ein Derwisch, bist du. Ja, die einzigste Konstante in meinem Leben, die einzigste Person, die professionell in meinem Leben an meiner Seite steht, das ist Ricky. Hallo. Ja, fick dich. So, wunderschön. Pocho, Ricky, wollen wir eigentlich nur über die zweite Hälfte reden? Nein, ist natürlich Quatsch, wir müssen über die komplette Partie reden. Ich fand die erste Halbzeit tatsächlich ein bisschen mäh, die zweite dafür umso großartiger. Aber das erste Gefühl, was bei mir so ein bisschen überwiegt, ist das Momentum ein bisschen für den Arsch. Oder ist es tatsächlich dieser zweite Spiel ist immer so ein bisschen mäßig Vibe? Pocho? Also ich glaube, ich war von dem Spiel in der zweiten Halbzeit total begeistert. Also ja. Ich finde, da kann man mehr rausnehmen, als dass man sagt, irgendwie da ist nur ein 2-2 rausgesprungen. Ich kam damit besser zurecht, als wenn man das jetzt verloren hätte, gebe ich dir recht, dann wäre das Momentum vielleicht ein bisschen weg gewesen, aber so war es schon ganz gut so. Ricky, findest du auch so ein bisschen, das Momentum ist weg oder ist es einfach nur dieser Dämon, der über dem zweiten Spiel, Gruppenspiel sowieso immer schwebt? Also für mich ist das Momentum nicht weg. Natürlich hätte es mir besser gefallen, wir hätten da kurz vor Schluss noch ein Tor gemacht und das Ding 3-2 gewonnen. Das hätte unter Umständen nochmal Kräfte freisetzen können für das ganze Turnier. Aber insgesamt sehe ich es ähnlich wie Pocho, dass das Spiel einerseits Schwächen aufgezeigt hat der deutschen Mannschaften, die jetzt nicht allzu überraschend waren und andererseits aber auch bewiesen hat, dass diese Mannschaft eben nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern kämpfen kann, sich aus so misslichen Situationen befreien kann und dann nochmal angreifen kann sogar und ein Spiel gegen aus meiner Sicht irgendwie einen fitter wirkenden Gegner nochmal drehen könnte, ja, doch. Konnten die Ghanesen, die Ghanaen, wie auch immer, besser mit den klimatischen Bedingungen umgehen? Ich meine, es war ja deutlich schwüler und wärmer als im ersten Spiel der Deutschen. War das ein kleiner Vorteil für die afrikanische Mannschaft oder sucht man sich da einfach nur Ausreden? Aber ich glaube, das war für beide super anstrengend im ersten Moment, weil man hat die ja auch gesehen und man hat es den Spielern ja auch angemerkt zum Schluss, dass die Kraft raus war, aber Ghana hat es halt geschafft, wirklich alle Energien zu zünden und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Lahm war oder irgendjemand hat im Nachgespräch auf jeden Fall gesagt, oder Klose war es, glaube ich, dass dann auch alles funktioniert hat bei denen und das gibt natürlich einen Auftrieb und deswegen sah es manchmal vielleicht so aus, dass sie ein bisschen mehr Energie hatten, aber ich glaube, das war für beide gleich anstrengend. Oder war der Wille größer? Nein. Nee. Bei den Ghanaen? Nee. Ricky, was meinst du? Ja, diese Klimafrage, die haben wir ja schon am Donnerstag angesprochen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Auswirkungen hat. Aber ich glaube, jetzt in dem Spiel war das nicht so. Weil in der ersten Halbzeit hat Deutschland ja offensichtlich versucht, ich glaube, Jogi Löw hat das auch danach im Interview gesagt, irgendwie so diesen direkten Schlagabtausch aus dem Weg zu gehen. Und dann hast du wahrscheinlich das Problem, auch wenn du ein sehr erfahrenes Team hast und viele Champions League Finalisten mitten in der Mannschaft hast, das Problem, dann einfach den Motor wieder anzuschmeißen. Also es wirkte halt einfach so, als ob man in der ersten Halbzeit wirklich versucht hat, eben wie es Löw gesagt hat, diesen Schlagabtausch aus dem Weg zu gehen und dann haben sie einfach das Ding nicht mehr zum Laufen bekommen. So wirkte das auf mich. Also natürlich ist das dann auch den Temperaturen geschuldet, aber ich glaube, dass das jetzt hier in dem Fall nicht ganz so ausschlaggebend war, wie vielleicht in anderen Spielen bei der Weltmeisterschaft, die wir schon gesehen haben. Aber das mit diesem Klima, das wird, glaube ich, über kurz oder lang noch eine Rolle spielen bei der WM. Meinst du, umso mehr Spiele man in den Knochen hat? Ja, also ich habe das Gefühl, dass sich alle guten Mannschaften am zweiten Spiel schwerer getan haben. Also bei Deutschland und bei den Niederlanden, will ich mal so sagen, ist es, glaube ich, mental auch ein kleines Problem. Also du hast halt eine gute Mannschaft geschlagen, die Niederlande mit Sicherheit noch ein bisschen beeindruckender als Deutschland. Nichtsdestotrotz musst du danach gegen einen Gegner antreten, gegen den du eigentlich nicht gewinnen kannst. Also wenn du das Spiel gewinnst, sagt jeder, ja, war ja klar. Und wenn du halt verlierst, dann bist du der Depp vom Dienst. Und diese Spiele sind ja immer ein bisschen unangenehm. Also von daher nehme ich die mal so ein bisschen raus. Aber insgesamt fand ich, haben sich am zweiten Spieltag viele Favoriten sehr schwer getan gegen vermeintlich schwächere Gegner. Bis auf die Franzosen, ne? Die haben natürlich überzeugt. Ja, gegen die Schweiz. Das ist bis jetzt die Mannschaft, die mich nach zwei Spielen, also es sind ja noch ein paar andere Mannschaften, die jetzt noch ihr zweites Spiel absolvieren dürfen, am meisten überzeugt haben. Aber ich gebe da jetzt auch noch nicht so viel drauf, weil ich die Qualität der Gegner ein klein wenig in Frage stelle. Ja, die Schweizer, die sind mit Sicherheit eine gute Mannschaft, aber hatten nicht ihren allerbesten Tag. Jetzt möchte ich kurz noch mal was ansprechen, und zwar die beiden Außenspieler, die beiden Außenverteidiger, und zwar nicht unbedingt Jerome Boateng, der musste ja ausgewechselt werden in der Halbzeitpause, der hat ja muskuläre Probleme, vielleicht Sicherheitsmaßnahme, dass man ihn da rausnimmt, weil er konnte ja die erste Halbzeit zu Ende spielen. Dann kam Skodran Mustafi, und auf der linken Seite, das ist mein erstes Thema, Benedikt Höwedes, der ja eigentlich so ein bisschen seine Feuertaufe diesmal hatte, denn es kam wesentlich mehr diesmal über seine Außenbahn als im Spiel gegen Portugal. Wie fandet ihr ihn? Ich finde, er hat sich extremst aufgerieben, hat extremst gebuckelt, aber das ein oder andere Mal merkt man schon, der ist nicht unbedingt für die Außenbahn geschaffen. Also, wie seht ihr das? Hat er sich da jetzt festgespielt, oder gibt's doch mal wieder langsam die alte Diskussion, dass Erik Durm da eventuell doch mal spielen sollte? Pocho. Also, ich fand Höwedes gar nicht so schlecht. Er wirkte nur manchmal ein bisschen unglücklich. Das war auch zum Schluss der Partie hin, als er da mal total ins Leere gerutscht ist. Das war so ein bisschen symptomatisch für das ganze Spiel. Also, er hat sich total aufgerieben, und ich finde, er hat auch nicht so schlecht gespielt. Er war sehr präsent, was auf der Position ja auch nicht immer der Fall ist. Und naja, Mustafi, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, ist schon Tom Bartels so zu schwer ins Gericht gegangen. Da muss man erstmal jetzt abwarten, dann geht's erstmal weiter. Für mich war Benedikt Höwedes heute der beste Außenverteidiger, also in der deutschen Mannschaft. Also Mustafi war natürlich ein bisschen unglücklich beim Gegentor, aber fand auch irgendwie, dass der nicht so richtig in der Mannschaft eingebunden war. Ich habe da ein paar Mal gedacht, warum spielen sie denn jetzt nicht auf rechts raus? Der war ein paar Mal frei. Es gab dann trotzdem Chancen, obwohl sie ihn nicht angespielt haben, aber das ist eigentlich ungewöhnlich. Also wenn da so ein Außenverteidiger rechts die Linie runterlatschen kann, dass man den nicht mit einbezieht, ist komisch. Aber gut, das kann natürlich auch ja dem Spielverlauf so geschuldet sein, dass es halt einfach, weiß ich nicht, so das Gefühl für, weiß nicht, wer da meistens in der Mitte den Ball dann gehalten hat. Ich glaube, gefühlt war es häufig dann Groß, der dann, und Müller, der dann nicht nach rechts rausgespielt hat und eher nach links. Das fand ich ein bisschen komisch, aber Höwedes fand ich insgesamt eigentlich ganz okay. Ja. Denn du hast natürlich recht, die rechte Seite von Ghana, haben wir ja auch besprochen hier, ist eine starke Seite, aber dafür ging's eigentlich. Also dafür hat er seinen Laden da ganz gut im Griff gehabt. Also insgesamt sah die deutsche Abwehr mal wieder aus wie eine deutsche Abwehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also die wackelt ja immer so vor sich hin, so ein bisschen. Und so war es halt auch diesmal. Also ja, hat man ja auch bei den Gegentoren gesehen. Das sind zwei Gegentore, die wir uns letzten Endes selber reingemacht haben. Also ganz im Ernst, dass der Mustafi gar nicht hochgesprungen ist, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Ich meine, du springst ja wenigstens, also beim Gegentor, du springst ja wenigstens mit zum Kopfball hoch, um ihn zu stören. Er hat ja ein bisschen geschoben von unten. Er hat sich ergeben, meiner Meinung nach, in dem Zweikampf. Ja, er hat ihn ganz überhaupt nicht angenommen. Und ich glaube, das war ihm dann auch direkt klar. Und es war einfach eine völlig verrotzte Aktion in allem. Also das war natürlich auch für ihn persönlich sicherlich einen sehr schweren Stand, den er danach hatte. Und es wurde dadurch natürlich auch nicht einfacher für ihn im Spiel. Und wie Ricky eben gesagt hat, das ist mir auch aufgefallen, er wurde da oft wirklich ausgelassen. Das war sehr seltsam. Man muss dazu sagen, dass im besten Fall hat er den Ball falsch eingeschätzt und dachte, Mertesacker kommt ran. Und konnte dann einfach nicht mehr reagieren. Das ist der beste Fall. Wenn er wirklich so ein schwaches Defensivverhalten an den Tag legt, das würde mich, also, ich meine, sowas passiert halt natürlich. Wir haben das auch schon bei anderen Verteidigern gesehen, dass sie dann irgendwie nicht mit hochgehen, warum auch immer. Aber letzten Endes sind natürlich dann auch noch andere Fehler davor passiert, aber brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Tor geht auf seine Kappe. Ja, ich finde auch, ich war da ein bisschen erschüttert. Ich war allerdings ganz froh, dass er nicht Großkreuz reingeworfen hat, weil Großkreuz, den halte ich jetzt nicht unbedingt für einen schlechten Rechtsaußenverteidiger, aber er ist halt definitiv eine offensivere Variante und das weiß ich. Hashtag Pocho der Diplomat, ne? Im Chat musste. Ich finde da den Mustafi fand ich in dieser Situation eigentlich die sinnvollere Variante rechts hinten, weil er da schon ein bisschen den konservativeren Part spielt. Ist ja eigentlich auch ein gelernter Innenverteidiger, ähnlich wie Hövedes und auch Jerome Boateng. Also ich fand das eigentlich nicht schlecht, aber der Typ, ich hatte eigentlich ehrlich gesagt Schiss, dass er den nochmal auswechselt dann später, als er Schweinsteiger eingewechselt hat. Ich habe echt gedacht, der zieht den Mustafi wieder aus dem Spiel raus, dreht den Lahm auf die rechte Seite und den Schweini neben Khedira auf die Doppelsechs. Aber ich meine, meiner Meinung nach war es dann auch völlig richtig. Du kannst den Mustafi da nicht rausnehmen, weil dann hättest du ihm, glaube ich, psychisch komplett sein Genick gebrochen. Ich kann Mustafi bislang überhaupt nicht einschätzen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wer jetzt rechts die bessere Wahl gewesen wäre. Für mich wirkt auch Großkreuz nicht wie der richtige Rechtsverteidiger. Mhm. Ich bin auf der Position nicht zu 100% zufrieden. Also Boateng, damit kann ich leben, aber wenn der wirklich verletzt sein sollte, ich hoffe jetzt, dass es nichts Ernstes ist, dann bin ich dann immer noch dafür, dass da Lahm spielt. Ich habe eben auch was Gutes gelesen, das stimmte auch irgendwie. Man überlege sich, Reus hätte sich nicht verletzt, wen hätte er dann eingewechselt? Dann hätte er wirklich mit Großkreuz da gehen müssen. Das wäre nichts geworden irgendwo, ne? Ja, oder wie Chris gesagt hat, der hätte dann einen defensiven Mittelfeldspieler gebracht und hätte Lahm nach hinten gestellt. Mhm, genau, gedreht dann, ja. Ja. Lahm, speaking the devil, sage ich jetzt mal fast. Was war da los? Zwei ganz, ganz dicke Klöpse hat er drin gehabt. Grundsätzlich das komplette Spiel war nicht sein Bestes. Ich möchte fast sagen, es war einer seiner schlechtesten Länderspiele, die ich jemals von ihm gesehen habe. Es gab eine Situation, ich glaube, da hat groß durchgesteckt in den 5-Meter-Raum durch und da hätte Lahm eigentlich nur noch auf spitzen Winkel definitiv abschließen müssen, aber auf jeden Fall mal versuchen, aber nein, er nimmt die Sohle und legt den nochmal nach hinten ab, völlig atypisch für Philipp Lahm, weil das eigentlich nicht sein Spielstil ist, natürlich ist auch nicht seine Art und Weise, Tore zu schießen, unbedingt sein Stil, aber was haltet ihr von Lahm in dieser Partie? Ich war ein bisschen schockiert. Er wirkte auch, wenn man so eine nahe Aufnahme von ihm gesehen hat, als er dann irgendwie wieder den Weg zurück antreten musste. Er wirkte ein bisschen fertig, ratlos. Ich hatte den Gesichtsausdruck von ihm, kannte ich vom FC Bayern nicht wirklich. Potsche, was meinst du? Ich habe das auch so gesehen. Also besonders zum Schluss der Partie, als er dann bei einer Aktion vorne drin war. Genau das ist mir auch aufgefallen, dass er da wirklich sehr fertig gewirkt hat. Aber ganz ehrlich, ich meine, solche Partien muss auch mal so ein Spieler drin haben, weil sonst würde es auch falsch wirken. Natürlich hat er wirklich zwei Aktionen gebracht, die an vielen Stellen wirklich da nicht an Lahm erinnerten, sondern eher an jeden anderen Spieler, den man sich da bei solchen Situationen, solchen Fehlpässen und Fehleinschätzungen dann auch vorstellt. Aber sowas passiert und hat uns am Ende ja auch nicht ganz das Genick gebrochen. Ja, also für mich war Philipp Lahm, er war definitiv am Führungstor schuld für die Garnesen. Mhm. Und aber heißen die jetzt wirklich Garnesen? Entschuldigung. Ja. Tiger Prawn Garnesen oder? Nee, okay, noch weiter. Entschuldigung. Dennoch fand ich ihn im Mittelfeld gar nicht so extrem schlecht. Also ich meine, was willst du denn noch sagen, wenn du am Tor schuld warst, ist halt im Endeffekt, das reicht dann auch. Also da nützt dir dann auch nichts, wenn du dann sonst einen ganz okayen Part gespielt hast. Also schwer einzuschätzen, für Philipp Lahm-Verhältnisse war es eine schwache Partie. Aber ich fand ihn jetzt bis auf das Tor, das er verschuldet hat, nicht viel schwächer als zum Beispiel Khedira. So, also ja. Ich meine, er hat sich versucht, nach vorne mit einzuschalten. Richtig, diese Situation, da stand ich auch vorm Fernseher und habe mich gefragt, was das eigentlich jetzt hier gerade sollte. Aber keine Ahnung, was in so einem Moment einem Spieler durch den Kopf schießt. Also vielleicht hat er irgendwie das Gefühl gehabt, er kriegt den Ball nicht aufs Tor und vielleicht hat er auch was gehört. Vielleicht hat jemand gerufen, Hacke Philipp oder weißt du, Kuckuck. Das ist schwer einzuschätzen, aber die Situation sah komisch aus, da gebe ich dir recht. Und er hat auch insgesamt ein paar Zweikämpfe verloren, die er sonst vielleicht nicht verlieren würde, da gebe ich dir auch recht. Aber ich habe es wirklich versucht, neutral, wie soll man das denn jetzt anders nennen? Also ich habe halt versucht, ihn zu bewerten wie einen normalen Spieler und nicht wie Philipp Lahm. Und dann würde ich sagen, war es eine schwächere Leistung, aber keine Katastrophenvorstellung. Für Lahm-Verhältnisse war es eine 6. Okay, dann doch so verheerend. Ja, vielleicht ist auch Khedira nicht so schlecht in Erinnerung geblieben, weil er nicht so große Böcke drin hatte. Er war einfach unauffällig. Hat jetzt. Es waren ja aber jetzt nicht 10 Böcke bei Lahm. Er hat 2 aber eminente. Also ich persönlich sage jetzt einen eminenten, weil an den zweiten kann ich mich jetzt persönlich gar nicht mehr erinnern. Also für mich war das dieses Ding vor dem ersten Gegentor, vor dem zweiten Gegentor, wo er diesen Querpass spielt in den Lauf. Das weiß gar nicht, wer den Ball da gekriegt hat von Ghana, aber ist auch egal. Und an den zweiten kann ich mich jetzt so gar nicht erinnern. Aber das heißt ja nicht, dass es den nicht gab. Da war auch so ein Ding, ähnliche Situation, aber dann konnten sie daraus keinen Erfolg rauszählen, die Ghanaren. Hat euch der Typ auch so gestört, der die Buchse die ganze Zeit auf 7:30 hängen lassen hat? Das ist aber nicht der Erste gewesen, der das gemacht hat. Also was war denn da los, Freunde? Ja, das sind doch die Gangster sind das doch, oder? Gangster-Style, oder? War das ein Gangster-Rapper auf dem Platz? Ja, bestimmt. Alter, das ging ja gar nicht. Er hing die Buchse da unter die Kniekehle. Also, vor allem hat sie nicht hochgezogen, ne? Nee. Er hat sie nicht hochgezogen, partout nicht. Da hat ihm auch keiner mal drauf hingewiesen. Hier, ey, zieh doch mal die Buchse hoch. Jetzt habe ich noch ein Thema. Hashtag Spezialkräfte. Logi Löw hat ja immer vor dem Turnier von seinen Top 14, von seinen 3 Spezialkräften geredet. In diesem Fall waren ja seine Spezialkräfte nicht Skodran Mustafi, denn der musste ja reinkommen, weil Boateng Hip-Hop-Muntari war es. weil der sich ja verletzt hat, der Boateng. Und dann kam Schweinsteiger und Klose. Jetzt Frage an euch beide. Haben die beiden Spezialkräfte die Wende gebracht oder beziehungsweise frischen Wind gebracht, Ricky? Naja, logisch. War schon so, ne? Ja, da kann man ja auch nicht viel dazu sagen. Also man hat da definitiv gemerkt, dass die beiden also gefühlt das Spiel alleine gedreht haben und den anderen halt einfach nochmal Feuer unterm Hintern gemacht haben. Und die Frage ist halt, warum man sich vorher so schwer getan hat. Das lag jetzt wahrscheinlich nicht nur daran, dass andere Spieler davor auf dem Platz standen. Aber man hat halt einfach gemerkt, mit Schweinsteiger und mit Klose, also alles hat sich, fand ich, in dem Moment geändert. Also das ganze Verhalten, wie die Deutschen nach vorne gespielt haben, vielleicht defensiv gar nicht mal so viel, aber einfach die Offensivqualität hat immens zugenommen mit den beiden. Und das hat mir gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja schon so ein bisschen gedacht habe, mit dem Klose da, wenn du den dann einwechselst, ja, dann steht halt da davon der Klose rum. Aber das war ja halt überhaupt nicht so, sondern der hatte ja noch eine oder zwei Möglichkeiten, um nochmal ein Tor zu schießen. Ich glaube sogar 2 Möglichkeiten. Also das ist dann schon mal gut, so einen Spieler vorne drin zu haben und gleichzeitig natürlich auch gut für zukünftige Spiele. Wenn du den einwechselst, dann kacken die anderen sich natürlich auch in die Hose, weil die haben das Spiel auch gesehen, im Zweifel. Ja, und Schweinsteiger fand ich toll, wie der sich da reingeworfen hat. Dem ist auch nicht alles gelungen, muss man sagen, in den paar Minuten, aber ja, ist mir scheißegal, wenn jemand mir zeigt, dass er sich einen Arsch aufreißt, dann kann der auch 3 oder 4 Fehlpässe spielen. Das ist mir alles Wumpe. Der Einsatz hat gestimmt und hat ein Zeichen gesetzt. Das war gut. Er hat aber auch spielerisch was gebracht. Er hat nicht nur so als Leader nochmal Impulse gegeben. Man hat gemerkt, dass um ihn herum die Spieler auch so ein bisschen nochmal aufgewertet wurden, nochmal mitgerissen wurden, sondern er hat auch spielerisch einiges gerissen. Er hat schöne Flanken dann nochmal aus dem Halbfeld gespielt. Kam mit Sicherheit nicht alles an, aber das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das war die spielerische Finesse, die von Khedira und Lahm überhaupt nicht aus dem Halbfeld kam. Und ja, der Schweini, der ist einfach, kacke, dass der nicht topfit ist, weil der fehlt der Mannschaft anscheinend doch mehr, als ich dachte. Das Portugal-Spiel schien da wohl noch so ein kleiner Blender zu sein. Aber mir hat das sehr gut gefallen. Klose vorne drin auch. Jetzt macht er seine 15. Bude, hat damit mit Ronaldo gleichgezogen, der sich übrigens schon per Twitter nicht bedankt hat, sondern gratuliert hat, dass die beiden ja jetzt gleichgezogen sind und auf Platz 1 sind. Jetzt fehlt nur noch ein Tor, dann ist er einfach eine Legende, kann man so sagen. Bis natürlich Thomas Müller dann in den nächsten 8 Jahren seinen Rekord macht, ist ja völlig klar. Aber nee, mir hat das auch wirklich sehr, sehr gut gefallen, was die beiden Spieler da gemacht haben, die reingekommen sind. Und ja, hätte man sonst anders wechseln können? Ich glaube nicht. Oder Pocho, was meinst du? Hättest du noch eine andere Wechseloption gebracht, außer Klose da vorne? Höchstwahrscheinlich nicht, oder? Weil so eine echte 9, dann, wenn das Spiel schon halb gelaufen ist, ist es immer gut. Ja, und den Impact von Klose, den hat man ja direkt gesehen. Genau das musste ja passieren. Und man hat es ja auch im Gefühl, dass irgendwie, wenn der jetzt reinkommt, dann macht er das Ding noch. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Und er steht halt genau da beim Tor, wo er stehen muss als Mittelstürmer. Und in so einem Spiel, da brauchst du ihn einfach. Und da brauchst du so einen Spielertyp auch unbedingt. Und ja, ist außer Frage, dass auch Schweinsteiger, wie Vicky eben gesagt hat, einfach toll war zu beobachten, dass er direkt wieder diese Führungsqualitäten annimmt, direkt wieder das Spiel an sich reißt. Und das war wirklich interessant und auch gut zu beobachten. Man hat richtig gemerkt, dass Lahm und Schwein hier einfach eingespielt sind. Hat der Georg auch gerade in unserem Chat richtig geschrieben. Das hat man richtig gemerkt, dass die beiden, oder dass auch Lahm eigentlich der Leistungsträger, der Prototyp eines Leistungsträgers schlechthin, dann auch so ein bisschen, ich möchte fast sagen, sicherer wirkte. So ein bisschen, er wirkte wirklich so ein bisschen sicherer. Obwohl, das ist Lahm, fucking Lahm. Ich hatte übrigens nicht das Gefühl, dass als Klose da unten stand, dass das jetzt die Wende ist. Also okay. Ich hätte, oder mein Gefühl war so, nicht Klose, das bringt jetzt auch nichts. Aber letzten Endes bin ich auch nicht der Bundestrainer. Aber ich weiß nicht, ich tue mich immer noch schwer mit dem Gedanken, dass da ein 36-Jähriger unsere, nicht Lebensversicherung sein soll, aber so ein Hoffnungsschimmer für uns sein soll. Also da sind vielleicht meine Ansprüche dann an einen möglichen Weltmeister zu groß. Ich weiß nicht, das ist irgendwie kommt darauf nicht so richtig klar. Bleibt auch dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es jetzt nicht nach dem Spiel automatisch so, dass ich denke, ach, der Klose, den würde ich jetzt aber immer einwechseln. Ich sag aber, dass das ein Zeichen ist für andere Mannschaften. Wenn Klose kommt, dann müssen wir uns auch in Acht nehmen. Also er ist einfach immer gefährlich, wenn es im Strafraum irgendwie zu Chancen kommt. Also auch für den zweiten Ball ist er halt immer der Mann, der den dann unter Umständen noch erlaufen kann oder wieder mit dem Kopf dann noch spielen kann, weiß der Kuckuck. Aber ja, schwierig zu sagen, wen man sonst hätte bringen können, weil er hat ja eben das gebracht, für was er eingewechselt wurde. Deswegen, du findest jetzt wahrscheinlich kein Argument, wenn man jetzt sagen würde, ja, Podolski hätte man bringen können oder so. Mhm. Ich meine, es ist halt müßig, darüber zu diskutieren, aber als ich Klose gesehen habe, war ich jetzt nicht besonders euphorisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Lustiger Fakt auch, habe ich eben auch gelesen, dass sowohl Ronaldo als auch jetzt Klose gegen Ghana ihr 15. WM-Tor geschossen haben. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Das sind die Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ja, weil beim Tennis Ghana keine Rolle spielt. So sieht's nämlich aus. Und da kannst du keine Tore schießen, das kommt noch oben drauf. Ja, das stimmt natürlich. Macht man mir aber auch als Ex-Niedersachsen-Auswahl-Tennisspieler nichts vor. Ja. Das würde ich jetzt nochmal gesagt haben. Ich habe heute beim Rewe einen alten Tennistrainer getroffen. Kennt ihr diese Situation, wenn man sich anguckt, aber sich schon 15 Jahre oder so nicht mehr gesehen hat? Und dieser Moment ist weg, wo du denkst, hallo! Und dann guckt man weg und dreht sich weg und hofft, dass der eine den anderen doch nicht anspricht. Kennt ihr die Situation? Bisschen peinlich, aber man ist dann doch froh, dass es zu keinem Gespräch kam. Naja, ich merke schon. Kommt an, ob man das Duell gewonnen hat oder nicht. Das Duell? Mhm. Ja, in so einer Situation geht es doch immer um das Duell. Ja, das stimmt. Sorry, also bei mir ist das so. Wenn ich jetzt Leute treffe, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe, geht es nur darum, wer hat gewonnen. Im Leben grundsätzlich oder in dem Duell? Ja, sowohl als auch. Wenn der Typ da natürlich mit einer klasse Frau steht, dann sehe ich alt aus im Moment, aber. Ja. Boccio, du hast natürlich, also lebensweisheitstechnisch macht man dir so schnell überhaupt nichts. Nee, das ist Poccio, dir habe ich das, glaube ich, war, da du ja in der letzten Ausgabe, beziehungsweise in der vorletzten Ausgabe, wo wir ein bisschen die Noten besprochen haben, da warst du ja die erste Zeit nicht da. Hast du dir Noten aufgeschrieben? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe mir keine Noten aufgeschrieben, aber ich kann ja versuchen, auf als zweites zu antworten und dann mir bei den Namen dann was zu überlegen kurz. Ich wollte noch ganz kurz Manuel Neuer erwähnen. Und zwar nicht wegen diesem Slapstick-Abwurf da zum Schluss, sondern insgesamt, also so ein Manu Neuer da hinten drinne, das ist schon ziemlich geil. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei den ganzen Distanzschüssen, die ja wirklich auch mit Wucht waren und vielleicht nicht sonderlich platziert, aber du hast trotzdem immer das Gefühl gehabt, das könnte gefährlich sein. Sei es ein Abpraller oder so. Da bin ich schon ganz froh, dass da hinten so ein Manu Neuer steht. Wobei man einschränkend sagen muss, diese Ecke in der ersten Halbzeit, die er unterlaufen hat oder nur so weggewischt hat. Das sind so typische Dinger, die Neuer immer mal wieder drin hat. Oder auch dieser Abwurf. Weißt du, da haben wir auch mal im Vorhinein drüber gesprochen, dass er immer mal wieder so einen kleinen Bock drin hat. Du kannst dich doch mit Sicherheit noch an das Tor erinnern, war das 2-0 von Chile gegen Spanien, wo Casillas unglücklich den Ball in den 16er rein hat abtropfen lassen oder abprallen lassen und dann das 2-0 gefangen hat. So eine Situation habe ich nie Schiss bei Manu Neuer, dass der so eine unüberlegt hat oder so eine Reaktionsmissgeschick irgendwie mal abliefert. Da habe ich immer das Gefühl, wenn da eine Kirsche richtig draufkommt, da passiert eigentlich nicht was. Da hast du völlig recht. Dann eher mal so ein Ding, dass er was unterläuft oder dass ihm ja wie in der Endphase da so eine Slapstick-Einlage, die er selbst ganz lustig fand, passiert. Aber ansonsten bin ich auch sehr froh, dass wir Manu Neuer hinten drin haben. Bei Distanzschüssen mache ich mir gar keine Sorgen. Ja gut, dass so ein Ding mal abprallt, kann natürlich schon passieren. Aber ja, da sind wir uns einig. Also ich möchte da gerne weiterhin mit Manu Neuer ein Tor planen dürfen. Ja. Gibt es eigentlich ein Update? Muss ich ja mal gucken, wie es Thomas Müller geht. Der hat ja ganz schön geblutet, ne? Ja, war busted open, ne? Jogi Löw hat gesagt, der hat einen Cut über dem Auge, muss wahrscheinlich genäht werden. Nee, er hat gesagt, muss nicht genäht werden. Ach so, weil da ging nochmal Mehmet Scholl drauf ein, weil Obtenhövel ihn gefragt hat, ob man das auch tackern könnte. Und dann hat Mehmet Scholl gemeint, der Mull, der tackert nicht. Also der Mull ist der Dr. Müller-Wohlfahrt, der wird ja von seinen ganz engen Freunden immer nur Mull genannt. Ja, weil er ja auch die Mullbinde erfunden hat. Naja, gut. unsere Noten, Ricky, hast du dir welche notiert? Nein, ich habe die alle im Kopf. Du hast die alle im Kopf. Ich muss leider die Spieler vorgeben, weil ich bin natürlich der Measuring Stick, weil ich bin in diesem Falle Bild.de und diese Bild.de Notenliste, die ist so unfassbar sperrig und blöde, dass ich den Spieler sage und ihr dann bitte sagt, ob ihr mitgeht oder eventuell sagt, wie bitte? Das geht so gar nicht. Manu Neuer, Bildnote 3. Ricky, was hast du da im Köpfchen? 3,5. Dann doch, ja. Naja, es waren halt einfach zwei, also die Distanzschüsse hat er alle sicher gehalten. Das kann man aber auch von so einem Torwart erwarten, würde ich mal sagen, bei einer WM. Und er hatte halt zwei Fehler drinne. Der zweite, den fand ich nicht ganz so schlimm, da ist nicht viel draus passiert. Der erste, den fand ich schon ein bisschen schwach, weil da hätte unter Umständen halt wirklich eine gefährliche Situation draußen stehen können. Das fand ich nicht so gut. Und ja, deswegen 3,5. Also man könnte auch sagen, lass mich mal ganz kurz überlegen, hier bei diesem 2-1, das war nicht der Kopfball, das war der... Wie war denn das Tor nochmal bei dem 2-1? Montari? Nee. Das 1-1 war dieser Kopfball, wo... Nee. Ja, wo Montari... Genau. Und das 2-1 war nach dem Ball von Lahm. Und dann ist der da in die Mitte und hat den gepasst, oder? Oder wie war das? Nee, er hat reingeschossen direkt. Er hat den durchgesteckt, der eine Spieler. Und dann One-on-One gegen Neuer. Krieg ich nicht mehr geladen. Gut, aber ja, für mich 3,5. Ich sehe es ein bisschen besser, also ich sag auch eine glatte 3. Also ich habe auch diese Präsenz von Neuer da ganz stark gefühlt und ganz ehrlich, nachdem er den Ball da so scheiße hochgeworfen hat, hat er aber auch danach auch ganz gut nach vorne gedrecht, sodass fast eine Chance raus entstanden ist. Und da wir ja wissen, dass er sowas kann, war das vielleicht auch alles nur Absicht. Ja, also diese Granaten, die dieser Atsu teilweise da losgelassen hat, also... Weiß nicht, hatte der irgendeine Wut angestaut oder so? Das war ja der Wahnsinn, was der teilweise da abgebuckt hat aufs deutsche Tor. So, dann kommen wir zu Jerome Boateng. Bildnote 4. Ja, ich gebe ihm eine 3,5. Das war eine durchschnittliche Leistung. Also ich habe nicht großartig was zu kritisieren, aber er hat natürlich genauso scheiße gespielt wie alle in der ersten Halbzeit. Das ist sicher ein Argument, was wirklich treffend ist. Ich gebe aber auch die 4 eher mit, weil er direkt zum Anfang des Spiels mir zweimal aufgefallen ist mit einem Fehlpass. Direkt am Anfang und wirklich nur kurz danach später auch. Okay. Zweimal direkt einen Fehlpass. Ja. Dann kommen wir zu Per Mertesacker, der ja sein 100. Länderspiel gemacht hat. Von dem her nochmal Gratulation, Per, von einem Hannoveraner an einen Hannoveraner. Ist ja völlig klar. Und zwar hat der eine Bildnote 3 bekommen. Ricky? 3,5 gebe ich da auch wieder. Also deswegen, ja, weil ich der Meinung bin, bei dem ersten Tor, ich gebe ihm keine Mitschuld oder so, aber irgendwie, er ist halt dann doch ein Ticken mit beteiligt gewesen. Es ist halt auch in seinem Umfeld passiert. Vielleicht muss man dann auch so einen jungen Spieler wie den Mustafi dann zusätzlich nochmal ein bisschen mit absichern. Ich weiß es nicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte er keinen direkten Gegenspieler, sondern der Gegenspieler von Mustavi, praktisch der Torschütze, stand in seinem Rücken. Hm? Aber er hatte keinen richtigen Gegenspieler zu dem Zeitpunkt. Er stand so im Raum so ein bisschen, also zwischen den Welten. Naja, so weit aber nicht entfernt von Mustafi und den anderen Vogel da. Also ich gebe ihm dabei keine Mitschuld bei dem Tor oder so, aber ja, da ziehe ich eine halbe Note ab, sonst hätte ich ihm, dann nehme ich schon was vorweg, wie Hummels eine 3 gegeben. Ja, also ich, wenn ich nochmal kurz sowas sagen darf, bevor Pocho interveniert, ich fand Mertesacker, wo auch gerade der Georg geschrieben hat bei uns im Chat, dass die Passgenauigkeit wohl phänomenal war. Ich hatte auch Abwehrspieler. Ja, ich hatte nie Bedenken bei Mertesacker. Ich weiß, dass der ein Weltklasse-Timing hat. Und persönlich ich, um jetzt da mal jetzt nochmal was zu sagen, würde dem auch eine 3 geben, weil ich einfach, ich hatte nie Bedenken. Und das hatte ich auch bei Hummels nicht. Aber bei Mertesacker fand ich einfach legit. Natürlich bei dem Gegentor, da hast du völlig recht, da stand da so ein bisschen zwischen zwei Spielern. Vielleicht hätte da auch Mustafi sagen können, ey, Per, dass du mal vielleicht einen Schritt zurück machst oder dass einfach Mertesacker dann auch mal ein bisschen seine Umgebung besser im Sicht hat oder im Radius hat, keine Ahnung. Also ja, ich fand aber Per Mertesacker hat wirklich eine gute Partie gemacht. Sowieso beide Innenverteidiger haben eine Top-Partie gemacht. Pocho zu Per Mertesacker? Ich will noch ganz kurz mal was zu den 95% sagen, weil ich finde das wirklich für einen Abwehrspieler jetzt nicht so herausragend. Also das ist schon toll und gut, aber es ist jetzt nicht, ist halt kein Mittelfeldspieler, der Pässe verteilen muss. Ich meine, als Innenverteidiger, also wenn du da eine Passquote hast von 50%, dann bist du wahrscheinlich nicht bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Naja, der Innenverteidiger ist ja der neue Spielaufbauer, also so habe ich zumindest in den letzten Jahren. Naja, aber wenn ich ein Fußballspiel angucke, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass der die entscheidenden Pässe spielt. Pocho, Per Mertesacker? Pocho, weg? Ricky? Ja, ich bin da. Ich bin auch wieder da. Alter, Pocho, das gibt's ja gar nicht. Da hat man ja schon richtig ein Stück weit Schiss gekriegt. Was sagst du bei Mertesacker? Ja, das wäre auch ganz schnell beantwortet gewesen. Ich gehe da eigentlich d'accord mit Ricky, also ich ganz genauso. Gut, dann haben wir Mats Hummels bekommt eine Bildnote 2. Ricky, was sagst du zu Mats? Ich habe ihm 3 gegeben. Also ich habe jetzt da nicht sondern was von ihm gesehen, aber es waren jetzt auch keine Katastrophenfehler dabei. Er hatte einmal so eine Situation, da war er ein bisschen links außen, ich weiß nicht, ob das beim Konter war, aber wahrscheinlich schon, wenn er links draußen war und hat sich so ein bisschen vernaschen lassen von einem Garnesen und ja, war jetzt kein grober Schnitzer, aber ja, für eine 2 muss schon noch ein bisschen mehr kommen, also das ist eine 3. Das Zweikampfverhalten war schon wirklich gut, muss man sagen, oder? Ich habe jetzt leider keinen Wert von ihm, wie viel Zweikämpfe er gewonnen hat, aber gefühlt war es okay. Ja. Wobei, man muss natürlich schon sagen, man hat nicht so das Gefühl gehabt, dass die Abwehr halt sicher steht. Ich meine, das gehört halt auch dazu, um eine gute Note zu bekommen. Also, dass du einfach so von außen betrachtest, immer das Gefühl hast, die haben den Laden da hinten im Griff. Und das hatte ich heute nicht. Also, es insgesamt an der Mannschaft lag das natürlich, aber dennoch. Also, so richtig ein gutes Gefühl hatte ich bei der Abwehr heute nicht. Mhm. Für eine 2 ist das für mich auch zu wenig gewesen. Dafür muss ein Abwehrspieler einfach herausragende Aktionen haben, finde ich. Muss da klar klären oder einen sehr guten Spieler einfach so wie Boateng im ersten Spiel einfach kalt machen. Und für eine 2 zu wenig, für eine 3 zu gut. Ich würde sagen 2,5. Na bitte, reiner Kompromiss. Benedikt Höwedes, Bildnote 4. Ich will kurz dazu sagen, dass er wirklich engagiert war. Aber dann eventuell doch ein bisschen zu hüftsteif für seine Position beziehungsweise für seinen Gegenspieler dann diesen schnellen Atsu war. Aber gut, eine 4. Ja, was meinst du? Ich gebe ihm eine 3. Ich finde, Höwedes ist auch ein bisschen ein Opfer von Götze. Götze, der halt sehr wenig Defensivarbeit macht. Und Höwedes muss da viel auffangen, kann sich dementsprechend auch nicht mit nach vorne so gut einschalten, weil sonst ist ja unsere linke Seite komplett offen. Deswegen hat er eigentlich einen undankbaren Job. Er kriegt da immer volle Breitseite ab, weil er von Götze weniger unterstützt wird, als vielleicht auf der anderen Seite Boateng oder dann Mustafi unterstützt wurde von oftmals dann auch Müller oder Khedira und nicht so sehr Özil, obwohl der ja eigentlich auf rechts eingeplant war. Aber der ist ja dann mehr oder weniger da herumgerannt, wo er wollte. Nichtsdestotrotz fand ich von Höwedes die Leistung wirklich, wirklich solide und okay. Mhm. Vor allem, als dann halt mit Schweinsteiger und Klose diese Einwechslungen gebracht wurden. Ich glaube, davon hat er so ein bisschen profitiert. Ich weiß nicht, ist dann Groß, glaube ich, auf links gerutscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hat ihm, glaube ich, dann auch nochmal ein bisschen geholfen einfach. Also wenn dann ein defensiverer Spieler vor ihm steht. Also ich glaube, bei Hövedes muss man wirklich ihm zugute halten, dass er da hinten eigentlich einen Doppeljob hat. Weil Götze, ja, defensiv ja nicht so stark ist. Ja, ja. Deswegen eine 3. Bei mir auch ganz klar eine 3. Also eine 4 finde ich zu schlecht. Dafür hat er sich wirklich aufgerieben bis zum Schluss. Eine 4 zu wenig. Ich bleibe auch bei einer 3. Sehr schön. Dann kommen wir zum kontroversen Spieler, glaube ich, in dieser Liste, um das mal zu spoilern. Philipp Lahm, Bildnote 5. Er hatte wirklich Probleme, ja, die ganze Geschichte zu managen, oder? Das Mittelfeld zu organisieren. Also, und dann natürlich noch dieser Fehler dann beim Gegentor. Ricky, was ist deine Note? Bildnote 5? Ich gebe ihm eine 4. Ja. Aber das ist mit wirklich wieder mit diesem Lahm-Bonus. Den habe ich beim letzten Mal auch schon mit einberechnet. Wäre es ein anderer Spieler, würde ich ihm mit Sicherheit eine eher schlechtere Note geben. Dennoch fand ich, er hatte zwei dicke Fehler drinne. Einer führte sogar zum Tor. Aber nichtsdestotrotz war ja in vielen Situationen immer noch ein sehr wichtiger Spieler da im Mittelfeld und hat diese Rolle ausgefüllt wie früher Zvonimir Soldo. Unauffällig, aber okay, so möchte ich es mal sagen. Aber, also eine 4, vielleicht Tendenz eher zu 4,5, aber wie gesagt, der Lahm-Bonus bei mir. Und ich will ihn natürlich auch stark reden, ist ganz klar. Ja, wir brauchen Philipp Lahm. Also, und weil Jürgen Klinsmann auch diesen Podcast hört. Ich glaube, dass viele Nationalspieler unseren Podcast hören. Da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt. Dann können sie aber gerne sich mal melden deswegen. Nee, lieber nicht, dann mache ich nicht mehr mit. Ja, dann wird das Ding dann doch zum Mainstream. Ja, das ist wahr. Nee, aber ich gebe dann aber eher die 4,5, weil er halt wirklich dieses Gegentor mit verursacht hat. Und da muss man ein bisschen was mehr geben. Aber ich gebe auch Ricky recht, dass Philipp Lahm einfach eine sehr wichtige Größe in der Mannschaft ist und eine 5 ist immer so durchgefallen und durchgefallen ist er nicht. Das ja, man muss natürlich schon, ich meine, dieses 2-1, da brauchen wir nicht drüber reden, so ein Pass, der darf dir nicht passieren, vor allem nicht in so einer Situation. Ich meine, das war eine ganz blöde Situation im Spiel auch, also das hätte das ganze Spiel kaputt machen können für Deutschland und man hätte dadurch das Spiel verlieren können. Aber irgendwie habe ich bei Philipp Lahm immer das Gefühl, da sind doch dann die anderen mit schuld. Der nächste, Sammy Khedira, der bis zur 69. Minute spielte. Er hatte in der ersten Halbzeit eine Zweikampfquote von 40%. Und was mir aufgefallen ist, so ein bisschen bei Sammy Khedira, der übrigens eine Bildnote 4 hatte, der hat ungewöhnlich oft gefoult. Das kenne ich sonst so gar nicht von ihm. Ricky, deine Note? Ich gebe ihm auch eine 4. Ich muss aber nochmal nachfragen. Er hat 40% Zweikämpfe in der ersten Halbzeit gewonnen. Ja. Das ist natürlich eher ein sehr schwacher Wert. Nichtsdestotrotz hat er ein paar Mal so richtig schöne Dinger da weggekloppt. Also einfach, wo er einfach mal dazwischen gegangen ist. Und das finde ich, braucht man auch in so einem Spiel dann immer mal wieder, dass da einer mal reingrätscht und jemanden umknüppelt. Aber eine 4, ja, wie gesagt, kein besonders schwerwiegender Fehler dabei gewesen, aber er wirkte auf mich jetzt auch nicht unverzichtbar, deswegen ja eine 4. Ja, auch Dito, eine 4. Eine 4, ne? Es ist ein reiner Durchschnitts-Sammy. Ja. Muss man sagen. Der, so richtig schlecht kann der nicht spielen, aber ja, so richtig der Knoten war auch beim Portugal-Spiel nicht so am Platzen. Toni Kroos hat hier bei Bild leider momentan noch keine Note. Ich refresh das gleich nochmal. Gehen wir erstmal zu Mesut Özil, der eine Bildnote 4 hatte. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, den dann später im Spiel auf der linken Seite zu sehen. Dem fehlt da so ein bisschen der Speed, wie ich finde. Aber spielerisch, ja, das ist natürlich schon sehr, sehr gut, was der auf dem Kasten hat. Aber ich sehe den eigentlich lieber auf der 10, so als Ballverteiler, so als Spieler, der wirklich den Ball durch ein Nadelöhr durchpassen kann. Also, Bildnote 4, Ricky, deine Meinung? Ich gebe ihm eine 3,5. Ich fand, das war eine ganz okaye Leistung. Aber auch hier muss man die erste Halbzeit wieder mit einbeziehen. Da kam halt gar nichts. Ich fand dann so in der zweiten Halbzeit nach dem Tor hat Özil dann auch die ein oder andere gute Situation gehabt. Allerdings kurz vor Schluss gab es nochmal so eine Situation, da steht er einfach im Mittelfeld rum und hat einen Ball und es könnte jetzt auch mal schnell gehen, aber ja, da guckt er sich so um und verliert dann den Ball. Und das ist sowas, also damit komme ich nicht klar. Also und seine Körpersprache, das ist halt wirklich, ich meine, das ist seine Art, ich verstehe das schon, aber ja, ein richtiger Top-Spieler sieht nicht so aus wie Mesut Özil, damit Özil, wie Mesut Özil natürlich. Ja. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Also damit meine ich natürlich jetzt nicht seine Augen oder so ein Blödsinn, sondern einfach, er hat immer so eine Körpersprache. Also brauchen wir nicht drüber reden. Jeder sieht das ja auf dem Platz, wie er da rumsteht. Und das finde ich wirklich. Also ja. du meinst, für die Position, die er inzwischen schon im Weltfußball hat, als wirklicher Weltstar, da tritt er nicht so richtig auf, ne? So er hat keine geschwellte Brust richtig. Er wirkt eher so ein bisschen devot auf dem Platz. Also. Ja, ich möchte es nochmal unterstreichen. Ich fand die Leistung insgesamt, das war halt keine schlechte Leistung von ihm. Nee, aber ich meine es auch speziell, das Auftreten grundsätzlich von Mesut Özil. Ja, er könnte schon ein bisschen selbstbewusster auftreten und so ein bisschen die Mannschaft auch mitreißen, weil er spielerisch, sind wir uns ehrlich, sind wir uns einig, ist er besser als wir drei zusammen. Ja, das schon. Aber wer ist das nicht gewesen heute Abend? Nee, aber ich erwarte mir einfach von Özil noch ein Ticken mehr. Also das, was man jedes Mal nach jedem scheiß Länderspiel sagt, da muss noch mal ein bisschen mehr kommen, da muss er einfach noch mal seine Klasse mehr unter Beweis stellen. Aber wir müssen uns, glaube ich, einfach damit arrangieren, dass das nicht seine Art ist, Fußball zu spielen. Er kann diesen einen entscheidenden, geilen Pass spielen. Er hat da auch in der ersten Halbzeit eine geile Flanke, wo Müller nicht richtig an den Ball kommt, weil er da so bisschen behindert wurde und sich selber behindert hat. Das sind natürlich so Aktionen, die sind absolute Weltklasse. Aber ich will natürlich auch mal so ein vielleicht nicht, das ist immer schwierig, den mit diesen ganz großen Superstars zu vergleichen, aber so eine Ronaldo-Aktion sehen oder so eine Messi-Aktion, da hätte ich schon mal Bock drauf, dass er halt in der 95. Minute, also ja, mit Nachspielzeit praktisch, dann noch da irgendwie so ein Ding auspackt. So, oder diesen letzten Freistoß, dass der den schießt, weil er sagt, ey, was wollt ihr eigentlich? Ich bin euer fucking Superstar und Top-Techniker, ich hau das Ding jetzt rein, mach dich mal vom Acker. So, und das. Oh, Tor, Abseits. Ja. Okay. Naja. Ja. Dein Ricky? Ja? Spielst du gerade eine Fanfare oder war doch jetzt, war kein Tor? Nee, war Abseits. Achso, dein Mesut Özil-Monolog? Ist beendet. Ist beendet. Und es war kein Abseits. Es war kein Abseits. Fehlentscheidung. Es war also wirklich deutlich kein Abseits. Die Schweine. Edmund Dzeko hat man das Tor geklaut. Batman Dzeko? Edmund Dzeko, ja. Pocho, deine Note zu Özil? Ja, da gehe ich ein bisschen anders. Ich gebe ihm sogar eine 5. Der hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Nee, der hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Also, ja, ganz genau, das meine ich. Aber der Özil war heute für mich in der ganzen Tour, hat nicht einmal das gezeigt, wofür ich ihn eigentlich auf dem Platz sehen will. Und das ist halt dieser raffinierte Pass, das ist diese Technik, die er zeigt. Und das ist mir nicht einmal wirklich positiv aufgefallen. Und darum gebe ich ihm heute eine 5. Kurze Nachfrage. Ja. Gab es schon mal ein Spiel, also weil ich kann mich jetzt per se nicht dran erinnern, gab es schon mal ein Spiel, in dem Özil wirklich diese Aktion gezeigt hat, die man sich eigentlich immer von ihm erhofft? Ja, gab es. Also ich kann mich an Pässe erinnern und ich weiß jetzt nicht, in welchem Spiel es genau war, aber es sind alleine Pässe gewesen, die Özil irgendwie stark gemacht haben, wo er dann wirklich in eine Gasse gespielt hat, um halt dann den entscheidenden Pass zu spielen. Und genau das erwarte ich von ihm und das ist heute nicht einmal ansatzweise passiert. Kann er das denn aber über die Flügel machen? Ja, das sollte er von jeder Position aus machen können, wenn er der Spieler ist, der vorgibt zu sein. Aber er hat da schon auch einige Freiheiten, finde ich. Also er hat alle Freiheiten unter Löw. Er kann sich ja auch alles erlauben. Also ich finde auch, dass er nicht auf rechts festgelegt war, aber natürlich, ich mein, ein bisschen Taktik musste dann, kurz abwarten, schon wieder die Bosnier, aber nee. Aber so ein bisschen musste ich natürlich dann schon noch ins Mannschaftsgefüge mit einbinden. Also, aber ja, ich weiß nicht, mir kommt so langsam so vor, als ob wir immer von Özil was fordern, was er eigentlich gar nicht zeigen kann. Wirkt auch fast langsam so auf mich. Ja, es ist halt jedes Mal dieselbe Diskussion. Nach gefühlt jedem Länderspiel. Mhm. Und vielleicht muss man dann irgendwann auch mal sagen, gut, das ist halt nicht seine Art, Fußball zu spielen. Ja. Ja gut, aber er muss schon auffallen. Für die Position, die er spielt, muss er schon auffallen. Und wenn es durch Assists ist oder durch Tore, aber muss er schon auffallen. Da gebe ich dir absolut recht. Also gerade in solchen Momenten, eben wie jetzt gegen Ghana in den letzten 20 Minuten. Und da hat er ja ansatzweise das gezeigt, dass er den Unterschied machen kann. Und vielleicht braucht er dann auch einfach so eine Aktion mal, die dann reingeht. Also, weißt du, wenn du halt siehst, wie Messi die ersten zwei Spiele gespielt hat der WM, aber dann eben immer diese entscheidenden Kisten macht. Ich glaube, das ist... Und wie er die macht. Ja, das ist dann das Entscheidende. Und nochmal eine Riesenchance jetzt für Bosch, ein Schweinherzegowina, aber Edmund Dzeko trifft leider nicht. Toni Kroos, Bildnote 4. Man muss dann natürlich sagen, dass er wieder den ein oder anderen Distanzschuss ausgepackt hat, der diesmal nicht leider so richtig sein Ziel gefunden hat. Ansonsten, ja, die Pässe teilweise waren ganz nett von ihm und er wirkte auch wesentlich präsenter, meiner Meinung nach, als Özil, wobei der eine bessere Note, was hatte der? Bildnote 3, ne? Vier. Aber er wirkte auf mich ein bisschen präsenter. Lag wahrscheinlich auch daran, dass er halt in der Schaltzentrale des Spiels tätig war. Ricky? Ich gebe ihm eine 3,5 und hat im Endeffekt nur den Grund, dass ich den so ein bisschen von Lahm und Khedira absetzen will, weil denen habe ich eine 4 gegeben. Und er hat natürlich häufig dann auch so gefühlt ein bisschen Verantwortung im Mittelfeld übernommen. Also er hatte dann die ein oder andere Situation dabei, wo er die Bälle dann verteilt hat und auch Freistöße geschossen hat, er hat die Ecken geschossen und so. Und das ist immer auch so ein Zeichen von Verantwortung übernehmen in schwierigen Situationen. Und das war jetzt alles nicht herausragend, deswegen eine 3,5. Ja, also ich gebe auch eine 3,5, genau die gleichen Gründe eigentlich. Aber er war auf jeden Fall, und vielleicht als anderen Grund, weil ich Özil so schlecht bewertet habe, er war meiner Meinung nach deutlich besser als Özil. Ja, das fand ich gefühlt auch. Mario Götze, der ja von der FIFA den Man of the Match Award bekommen hat, hat eine Bildnote 3 und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig warm werde ich mit Mario Götze diese WM irgendwie nicht so richtig. Natürlich hat das 1-0 gemacht, wie auch immer er das gemacht hat, mit der Nase und mit dem Knie so ein bisschen, schöne Kooperation einiger Körperteile von ihm, aber ansonsten, ja, da muss mehr kommen von Mario Götze, der Typ hat so viel Talent und Qualität, da muss noch viel mehr kommen, aber ja, Bildnote 3 vertretbar, glaube ich, oder Ricky? Ich gebe ihm eine 4. Ja. Ich fand zwar zu wenig, was er gezeigt hat. Das Tor, okay. Und also das hat aber jetzt letzten Endes für mich auch nicht mehr den Kohlfett gemacht. Ich finde, da kommt halt nichts. Also da sind keine Chancen, er kreiert wenig Chancen. Ja, wir haben ja danach schon nach dem Portugal-Spiel schon mal darüber gesprochen, ob man nicht mal auf links irgendwas anderes ausprobieren könnte. Ja, gerade gegen Ghana hätte ich jetzt kein Problem damit gehabt, wenn da ein Schürrle oder ein Podolski mal angefangen hätte. Mhm. Allerdings, wenn alle fit sind, ist es auch schwierig, nach einem 4-0-Sieg über Portugal jemanden dann argumentativ klarzumachen, dass er in dieser Mannschaft jetzt nichts mehr zu suchen hat für dieses nächste Spiel. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da eine Umstellung sehen, dann gegen die USA. Kann ich mir auch gut vorstellen, Wobei man Götze wirklich hier nicht abschreiben sollte. Also die Qualität hat er definitiv, um uns da weiterzuhelfen auf der linken Seite. Ja, definitiv. Also die Qualität ist auf jeden Fall da. Ich gebe ihm eine 3,5. Einfach aus dem Grund eine halbe Note besser, weil er halt was Zählbares rausgeholt hat, nämlich das Tor, egal wie. Und was nur gar nicht geht, ist halt seine Jubelpose. Die geht mir am Sack. Also dieses Arme zur Seite strecken und das kann ich ab. Da kriege ich Blitzherpes. Macht er immer. Ich muss mal ganz kurz noch was zu diesem Man of the Match Ding sagen. Weil du gesagt hast, die FIFA hat ihn zum Man of the Match gewählt. Ist es nicht so, dass die Fans abstimmen können? Die Fans wählen doch die Leute zum Man of the Match, nicht die FIFA. Oh, das wäre mir neu, weiß ich nicht. Also du kannst immer auf jeden Fall auf FIFA.com und auf der FIFA-App den Man of the Match wählen. Okay, das wusste Fragen ich Sie so eine Viertelstunde vor Spielende. Oh, also Bosnien macht ja wirklich heftig Druck gegen Nigeria, muss man an der Stelle mal erwähnen. Fragen Sie dann so, ja, wer ist für euch Man of the Match? Und dann kannst du da abstimmen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Sie diese Entscheidung dann auch gleichzeitig als als offizielles Announcement annehmen, aber ich meine, es sieht jedenfalls so aus. Es wird nach außen so dargestellt, dass du den Man of the Match wählst. Ach so, na, das wäre ja recht liberal. Dann muss man natürlich. Ich verstehe Götze halt nicht. Also ich auch nicht. gab es wahrscheinlich den einen oder anderen Ganesen, den ich da eher gewählt hätte. Thomas Müller, Bildnote 3, war wie immer ein bisschen, also der Stressmacher im Strafraum, dann auch später als Klose eingewechselt wurde auf der rechten Seite, hat er auch mir eigentlich ganz ordentlich gefallen. Natürlich bittere Szene dann am Ende, als er sich da die Platzwunde, 1-0 übrigens. Ja, ich sollte das nicht immer verraten, dann sind nämlich die Reaktionen hier nicht so besonders toll von mir, wenn ich dann auf den Knopf drücken will. Ja, gut. Dann mache ich jetzt meinen Chat aus. ja, Thomas Müller, Bildnote 3, Ricky? Gebe ich auch. Und ich muss jetzt gleich auf den Torknopf drücken, wahrscheinlich. Mhm. Ja, und zwar okay. Jetzt. Tor! Für Nigeria! Nigeria führt 1-0 die Bosnien-Herzegowina Wiener, oder wie man die dann nennt, die sind ein bisschen ungehalten. Müssen wir mal kurz nachgucken, was da passiert ist. Auf jeden Fall spielt einer mit dem Ball, das kann man an der Stelle jetzt erkennen. Dann gibt es so eine Art Foul und ich glaube, das ist das Problem, was Bosnien jetzt hier gerade in diesem Tor hat. Dass der Neuner von Nigeria, ist kein Foul, passt alles, dieses Tor ist zurechtgefallen, herzlichen Glückwunsch, Nigeria. Pocho. Thomas Müller, ja, wie gesagt, zum Ende sehr auffällig, da hat man sich echt einen Moment lang Sorgen gemacht, weil so Gesichtsverletzungen können ja auch mal schnell irgendwo sehr gefährlich werden. Ansonsten vielleicht nicht so auffällig wie im Portugal-Spiel, natürlich alleine durch die Torausbeute, aber trotzdem eine solide Leistung, ist immer da gewesen, hat auf jeden Fall für Bewegung gesorgt in Momenten, wo es wichtig war. Darum ist eine 3 absolut auch meine Meinung. Er hätte natürlich dieses 1-0 machen müssen, muss man dazu sagen. Und auch die Situation, Tom Bartels da immer gemeint hat, ja, den hätte er mit links kriegen können. Ja, wo er dann abgegrätscht ist. Ich sagen muss, es war halt auch richtig geil verteidigt. Also, der geht damit volles Risiko rein. Das musst du auch erstmal so verteidigen. Nur Ball getroffen hat er stark gemacht. Ja, und dann zu sagen, ja, mit links, das ist, also in so einem Moment, der rennt da mit Vollspeed, wahrscheinlich sind das circa 97 km/h, denke ich mal, die da so ein Spieler locker drauf hat. Dann kommt von rechts da so ein ghanesischer Bulle angehüpft, also und rammelt den Müller um. Der ja, wie wir wissen, nach Maradonas Interview keine Muskeln hat. Gar keine Muskeln hat. Keine, ja. Und so dünn ist, dass er ein Kleiderverkäufer sein könnte. Das ist so schön. Und das stimmt eigentlich, Koksen macht nicht blöd und Kiffen. Das ist der lebende Beweis, ist Diego Maradona. Ich finde, insgesamt hat er seinen Job wieder gut gemacht, immer Gefahr ausgestrahlt. Und ich finde, es gibt auch aktuell niemanden, den wir da sonst vorne reinstellen könnten. Oder würdet ihr Klose spielen lassen? Nein. Also ich meine nicht Müller raus, sondern ich meine Müller dann vielleicht auf rechts, Özil auf links und dann vorne mit Klose. Nee, Klose soll eine, also meiner Meinung nach ist Klose die beste Weapon, die man sich als Einwechselspieler eigentlich bewahren kann. Und ob der dann wirklich am Anfang so viel bringt, wie in einer besonderen Situation, wo du ihn brauchst, wage ich zu bezweifeln. Ich würde auch immer mit Müller auf der 9 spielen, weil der so unexpectable ist da vorne. Der macht da so viel unvorhersehbare Geschichten. Das finde ich einfach stark und echt Klose reinzuwerfen, das finde ich einfach nur affengeil. Muss ich nochmal so sagen. Aber ich muss ganz kurz mal mit Schöll nochmal recht geben, der gesagt hat, er findet es ein bisschen merkwürdig, dass man in Deutschland solche Stürmertypen wie Klose nicht mehr zu schätzen weiß. Also nicht nur jetzt Nationalmannschaft, sondern auch in der Bundesliga, dass man immer so versucht, so eine Art Messi da zu besetzen. Mhm. Ja, also dass diese Kritik finde ich absolut berechtigt. Denn also mir kommt es wirklich auch so vor, dass man diese Stürmerposition so ein bisschen vernachlässigt mittlerweile, so insgesamt. Also es gibt Mannschaften, die können mit Sicherheit über außen viel Druck machen und dann durch abschlussstarke Mittelfeldspieler auch Tore erzielen. Aber das Gros der Teams hat halt einfach nicht diese Qualität wie Bayern München oder so. Und ich finde, da fehlt ganz oft auch so ein Stürmer, den du einfach mal anspielen kannst. Der lässt den Ball tropfen und dann gibt's halt ein Tor oder der macht aus einer eigentlich unlösbaren Situation ein Kopfballtor. So ein klassischer Mittelfeldstürmer halt einfach. Mittelstürmer einfach. Das stimmt, also das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Vielleicht wird es ja Lasogga in der Zukunft. Er hat mit Sicherheit, die Qualität, so eine Position auszufüllen, aber wahrscheinlich, hier fast das 1-1. Aber er muss sich wahrscheinlich dann trotzdem diesen Systemwandel anpassen. Mhm. Muss ein bisschen mobiler werden auf die Beine. Das ist ja genau das, was du in Gladbach halt siehst. Die haben Luc de Jong geholt irgendwann mal und haben gedacht, man spielt weiter mit so einem System, und dann hat man sich gedacht in Gladbach, nö, ach, da spielen wir doch lieber mit offensiven Mittelfeldspielern, beziehungsweise überhaupt ein Raphael ist für mich immer noch kein Stürmer zum Beispiel. Aber da wird auch, ist Luc de Jong auch so verpönt, dass du ihn noch nicht mal mehr für avisierte 5 Millionen verkauft kriegst. Naja, also, das liegt aber auch daran, dass Luc de Jong einfach eine Pfeife ist. Also, ja gut, das war er ja auch nicht immer. Ja, also aber in Gladbach schon. Ja, natürlich, in Gladbach schon. Ja, absolut. Ja, ich meine, solche Phänomene hast du ja ab und zu. Zum Beispiel, für mich persönlich ist auch so, wie hieß denn der nochmal, der beim VfB gespielt hat und dann nach Schalke gegangen ist. Marica. Ja, genau, das ist auch so ein Typ gewesen, der kam nach Stuttgart und da hat man echt gedacht, oh, da haben sie sich eine Granate verfliegt. Hat ja nicht auch richtig Geld gekostet? Ja, 8 Millionen. Ja. Und ja, für damalige Verhältnisse ist das wie 25 heute. Also, das war schon ein wirklich teurer Transfer und wirklich mal ein Kracher. Und ja, dann sowas passiert halt. Ich meine, damit muss man halt dann wahrscheinlich leben. Das ist einfach ja, sowas. Aber, mal. Das Schlimme ist, in Gladbach hast du damit wirklich so eine Never-Ending-Story. Da hast du in den 90er oder beziehungsweise späten 80er Jahren hast du auch einen Igor Beller noch. Ja. Kannst du dich noch an den Namen erinnern? Ja. Ja, der hat dann irgendwann geklaut beim Karstadt. Ja, da habt ihr auch mal drüber in der Folge gesprochen. Genau. Ja. Wollen wir hier doch ein bisschen zu lokal sentimental. Nee, ich muss da trotzdem nochmal drauf eingehen. Allerdings habt ihr ja in Gladbach wirklich auch im letzten Jahr den einen oder anderen Transfer landen können, der nun mehr als sehr vernünftig war, ja. Ja, also deswegen, ich glaube, ihr könnt euch da nicht so sehr beschweren. Nee, auch was jetzt schon gekommen ist, ist schon in Ordnung. Das ist eine Bombengeschichte. Skodran Mustafi hat eine Bildnote 5 bekommen. Ich muss was sagen, zu Recht. Ricky? Ja, man muss so hart sein. Natürlich tut es mir für die Jungen auch leid. Ich gebe ihm eine 4. Ja, okay. Auch ja, einfach nur so nett gemeint. Also ich gebe ihm eine 4,5. Sagen wir es. Doch, ich gebe ihm eine 4,5. Ich meine, er hat diesen einen Fehler drin gehabt. Er hat aber kurz danach nochmal richtig geil geklärt in der richtigen Situation. Ja. Als wenn er den Ball dann nicht bekommen hätte, hätten wir, glaube ich, auch so eine 3-1 Situation gehabt mit Hummels noch hinten drinne und drei Ghanesen. Das hätte in die Hose gehen können. Und da kann man fast schon sagen, hat er diesen Fehler vor diesem 1-1 wieder gut gemacht, aber insgesamt, ja, war nicht richtig mit im Spiel drinne und ja, 4,5. Ich gebe ihm auch aus gutem Willen auch eine 4,5, weil wir sind anders als die Bild. Wir sind menschlich, ja, wir wissen, was wir mit dieser Aussage für Schaden von Skodran Mustafi anrichten können. Miroslav Klose, Bildnote 1, hat ja nur kurz gespielt. Ein bisschen zu plakativ, glaube ich, diese Bewertung, oder Ricky? Da gebe ich eine 3. Ich meine, der hat sein Tor gemacht und das war's dann auch. Mhm. Er hat natürlich frischen Wind reingebracht, ja, aber warum ich jetzt hier niemandem eine 2 gebe oder so, liegt halt einfach daran, dass aus meiner Sicht Deutschland immer noch zu schwach gespielt hat insgesamt. Also Ghana hat ein tolles Spiel gemacht. Aber ich bleibe dabei. Du musst so eine Mannschaft schlagen. Also das ist, weißt du, also ich war wirklich begeistert, wie diese Ghanesen aufgespielt haben, aber ich bin weiterhin der Meinung, du musst so eine Mannschaft schlagen. Auch Australien hat einen hervorragenden Fußball gespielt gegen die Niederlande. Aber genau da liegt halt einfach dieser Unterschied dann drinne zwischen einer richtig geilen Mannschaft, dass die sowas wegstecken können und zurückschlagen können. Und das. Und gewinnen hat, zum Schluss. Ja, auch, ne? Und Deutschland hat das in Teilen ja geschafft heute, aber halt eben nur auf so einem Dreier-Level. Deswegen gebe ich dem Klose auch nur eine 3. Wenn er jetzt gegen die USA nochmal ein Tor macht, dann gebe ich ihm vielleicht eine 2,5. Ich gebe ihm eine 2,5 alleine für das Interview nach dem Spiel. Das war so gut, dass er einfach eine halbe Note mit mehr. Dass er den Hüppler nicht gestanden hat. Ja, den Hüppler, ja. Die Geisteraussage war, 20 Spiele, 15 Kisten ist schon nicht schlecht. Super, oder? Ja. Auch ein fucking Poser, der Klose. Mit diesem Dialekt dabei ist doch super. Ja. Ganz großes Kino. Und es ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht. Absolut, absolut. Schweinsteiger, Bildnote 2. Ricky? 3,5. Du hast eine 5 gegeben? 3,5. Okay. Ja. Es ist für mich, wie gesagt, es hat halt so gewirkt, als ob da zwei gleichwertige Teams auf dem Platz standen. Aber ich glaube, dass Ghana über ihren Möglichkeiten gespielt hat und Deutschland unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, die Deutschen. Deswegen ziehe ich da halt ein bisschen ab. Ja. Mit Sicherheit nicht ganz so objektiv, aber so bin ich halt. Ja. Ich gebe eine 3, ganz durchschnittliche, gute Leistung, aber um mehr dafür zu geben, da fehlt dann halt einfach die spezielle Aktion. Ja, der zündende Moment, der war dann doch nicht da, hat aber wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja, jetzt zum Abschluss, bevor es in die Haier geht, speziell für mich, ich armes Schwein, nochmal eure Predictions für das USA-Spiel. Was meint ihr? Der Georg hat schon geschrieben, dass es jetzt das Endspiel gegen Cleansey wird um den Gruppensieg. Was meint ihr, Pocho? Also für mich gibt es da nur eine Devise, 3 Punkte oder gar nichts oder Blut am Schluppen. Also 3-1 für Deutschland. Ja, ich muss erst mal abwarten, wie die USA jetzt gegen Portugal spielt. Also, ja. Weil ich Hochspannend. Nach diesem Spiel jetzt finde ich weiterhin, dass Ghana sehr unglücklich verloren hat gegen die USA. Und gefühlt ist die USA die viertstärkste Kraft in der Gruppe. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Portugal heute Abend, die spielen ja morgen. Morgen gewinnt gegen die USA. Und dann, wie ist es denn dann? Dann müssen wir gewinnen. Nee, müssen wir nicht. Dann reicht ein Unentschieden gegen die USA, oder? Wenn Portugal heute gewinnt, dann haben die 3 Punkte, USA 3 Punkte und Ghana hat 1 Punkt. Ja, wir haben dann reichen uns jetzt an Unentschieden gegen die USA. Ja. Das sollte drin sein, aber das könnte natürlich auch wieder so ein Zitterspiel werden wie gegen Österreich damals. Ja. Es ist ein ekliges Spiel und der alte Lümmel Cleansey, der kennt natürlich seinen Yogi. Hä, hey, Lümmel, ja. Ja, in- und auswendig. das ist ein unangenehmes Spiel, also. Man hat gemerkt, dass man die Deutschen schon so ein bisschen aus der Fasson bringen kann mit der richtigen Taktik. Mhm. Und dem Cleansey traue ich das sogar zu, dass er uns aus der Fasson bringen kann. Das wird definitiv das erste, was ist 16-Finale dann, so kann man sagen. Also ich glaube, wir müssen das Spiel gewinnen, aber es wird schwer. Ja, also ich bin extremst heiß auf die Partie Portugal gegen die USA. Ich bin mir nicht sicher, wer da gewinnt. Ja, ich tippe auf Portugal. Mhm. Die Amis natürlich aus dem Kollektiv her, waren die schon überraschend gut, dann am Ende heraus natürlich glücklich, das späte 2-1 gegen die Ghanesen. Aber ja, die Portugiesen stark geschwächt, ne, wie wir schon aufgezählt haben, sämtliche Spieler fehlen, aber ich glaube, am Ende des Tages gewinnen da die Portugiesen schon. Und dann, wie der Georg erneut in unserem Chat geschrieben hat, dann ist da wirklich Zunder in der Gruppe, muss ich wirklich sagen, das wird spannend. Ja, weil du kannst natürlich Ghana definitiv nicht abschreiben. Gegen Portugal ist da was drin. Nein. Aber lass mich mal überlegen, die können doch natürlich, wenn Portugal gewinnt, dann können die sogar noch weiterkommen mit einem Sieg über Portugal. Ja, klar. Ja, das ist natürlich super. Ist natürlich super, aber macht mir natürlich andererseits auch Angst. Also ist halt, man hat das gesehen gegen Dänemark, wie unangenehm diese Spiele sein können, die du dann unbedingt unentschieden gewinnen musst, wollte ich gerade sagen, unentschieden spielen musst. Das ist immer fies. Und man muss natürlich auch ein bisschen auf den Gegner fürs Achtelfinale dann auch gucken. Also ja. Ich sag jetzt nicht, dass Belgien stärker ist als Deutschland. Ich würde mir gerade einen Furz rausdrücken, deswegen habe ich so komisch durchgeatmet. Kam aber keiner raus, nur nochmal, falls da jemand mit Spannung auf diese Antwort wartet. Aber es wird schwer. Ja. Und das also ist so beides. So oder so, Belgien und Russland wird beides unangenehm, ne? Ja, nee, ich gehe davon aus, dass sie das Achtelfinale. Da mache ich mir weniger Sorgen als vor dem Spiel gegen die USA. Also für mich ist die Gruppe H nicht besonders gut. Da mache ich mir vor keinem Gegner in die Hose. Ja, genau. Hätten wir's, oder? Ja. Kinder? Ja, man kann vielleicht ganz kurz nochmal darauf eingehen, was so Überraschendes an den letzten Spieltagen passiert ist, oder nicht? Interessiert das keinen hier? Also, kannst du gerne machen. Ich habe leider nicht viel gesehen. Man könnte fast sagen, eigentlich wenig. Ja, dann macht's ja auch keinen Sinn. Ich dachte, deswegen hatte ich's weggelassen. Okay. Ich habe heute nicht mal das Argentinien-Ding. Nee, was war heute? Ja, nee. Richtig. Ja, habe ich leider auch nicht Iran gesehen. Iran gegen Argentinien. Ja, da sollen ja die Iraner so stark gewesen sein. Aber gucke ich mir die Zusammenfassung an, da macht, muss man wirklich sagen, Bild.de, ein klasse Job. 5 Minuten Zusammenfassung gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Gut, Kinder, dann würde ich sagen, ab ins Bettchen, oder? Ja, nein? Wollt ihr noch was irgendwie loswerden? Ich bin wunschlos glücklich. Pacho ist wunschlos glücklich. Ricky, du denke ich mal auch, oder? Ja. Schön. Dann wünsche ich euch beiden gutes Nächtle und bis Donnerstag, oder? Ja. Da aber erst wieder später, weil ich wieder lange arbeiten muss. Die spielen erst um 9. Ach so, ja, dann geht's ja. Spielen wir nicht um 6? Echt um 9 erst? Um 6 spielen wir. Echt? Ja. Mhm. Ja, dann um 9. Okay, ihr beiden. Vielen Dank für die heitere Abendrunde. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Ja. Yeah. Juan fez o levantamento, Ronaldo Angelim dividida, tocou contra!